Professor Werner Sombart. Alle Kunstbegriffe der Haus und Bess, die falschen Nachrichten vom Kriegsschauplatz, die angeblich ankommenden Kuriere, die geheimen Börsenkoterien, das ganze geheime Räderwerk des Mammons war den ersten Vätern der Börse bekannt und ward von ihnen gehörig ausgebeutet. Der Name Rothschild bedeutet mehr als die Firma, er bedeutet die gesamte Judenschaft, soweit sie an der Börse tätig war, denn allein mit ihrer Hilfe konnten die Rothschilds die alles überragende Machtstellung, ja die Alleinherrschaft an der Fondsbörse erobern. Wurde auf diese Weise der Kreis der Geldgeber räumlich erweitert, so sorgten andere Maßnahmen der Rothschilds dafür, dass nun auch der letzte Groschen aus der Bevölkerung allerorts herausgepumpt wurde. Das geschah durch eine geschickte Benutzung der Börse zu Emissionszwecken. Stimmung machen war die Losung, die von nun an den Börsenverkehr beherrschte. Stimmung zu machen war der Zweck der unausgesetzten Kursverschiebungen durch systematischen Ankauf und Verkauf der Effekten, wie sie die Rothschilds von Anbeginn bei ihren Emissionen betrieben. Um nun diese Börsen- und Geldmarktmanipulationen vornehmen zu können, wurden alle möglichen ihnen zu Gebote stehenden Mittel angewandt, alle nur auffindbaren Wege eingeschlagen, alle nur zu ersinnenden Börsen und sonstigen Machinationen ausgeübt, alle Hebel in Bewegung gesetzt. Die Spekulationsbanken selbst beteiligten sich in nicht geringem Maße an der Spekulation, sei es direkt, sei es auf dem Wege des Reportgeschäftes, das heute ja bekanntlich zum mächtigsten und wichtigsten Hebel der Spekulation geworden ist. Mittels der Beleihung von Spekulationspapieren ist den Banken die Möglichkeit gegeben, dadurch, dass sie für billige Sätze Stücke hereinnehmen, den Anschein zu erwecken, es herrsche Geldfülle, die von Kauflust gern begleitet wird. Also Antrieb zu einer Hausbewegung, wie sie andererseits durch Verwertung des Papiervorrats im umgekehrten Sinne den Kurs zu drücken leicht in den Stand gesetzt werden. Die großen Banken haben also den Dampfhahn der Maschine, die man Börse nennt, jetzt tatsächlich in ihrer Hand. Die Börsendisponenten der Banken werden immer mehr die Beherrscher des Wirtschaftslebens. Die wichtige Folge dieser von der Religion bewirkten Zusammenschließung und Absonderung des jüdischen Volkskörpers für das Wirtschaftsleben war nun aber die von uns schon in ihrer Bedeutung gewürdigte Fremdheit, dass aller Verkehr der Juden, sobald sie aus dem Ghetto heraustraten, ein Verkehr mit Fremden wurde. Diese ganz vage Auffassung, an Fremden darfst du einen Schmuh machen, darfst auch im Verkehr mit ihm fünfe gerade sein lassen, du begehst damit keine Sünde, wurde nun wohl dort noch befestigt, wo sich jene formale Rabulistik im Talmudstudium entwickelte, wie in vielen Gemeinden des Ostens Europas. Gegen diese festgefügte Welt nun rannten die Juden Sturm. Gegen diese Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsgesinnung sehen wir sie auf Schritt und Tritt verstoßen. Was also war denn nun das spezifisch Jüdische? Und darf man überhaupt eine besondere jüdische Eigenart in dem Verhalten gegenüber den bestehenden Ordnungen annehmen? Ich glaube ja, und ich glaube, diese spezifisch jüdische Gesetzesübertretung äußert sich vor allem darin, dass es sich bei den Verstößen der Juden gegen Recht und Sitte gar nicht handelt um die vereinzelte Unmoral eines einzelnen Sünders, sondern dass diese Verstöße der Ausfluss der für die Juden gültigen allgemeinen Geschäftsmoral waren, dass in ihnen also nur die von der Gesamtheit der jüdischen Geschäftsleute gebilligte Geschäftspraxis zum Ausdruck kommt. Wir müssen aus der allgemeinen und fortgesetzten Übung bestimmter Gebräuche den Schluss ziehen, dass die Juden diese ordnungswidrige Handlungsweise gar nicht als unsittlich und somit unerlaubt empfanden, sondern bei ihrem Tun das Bewusstsein hatten, die richtige Moral, das richtige Recht gegenüber einer unsinnigen Rechts- und Sittenordnung zu vertreten. Ihr Weg in die Haute Finanz ist häufig der gewesen, erst machten sie den Fürsten als Dolmetscher durch ihre Sprachkenntnisse sich nützlich, dann wurden sie als Zwischenträger und Unterhändler an fremde Höfe geschickt, dann vertraute ihnen der Fürst die Verwaltung seines Vermögens an, indem er sie gleichzeitig damit beehrte, ihr Schuldner zu werden, und dadurch wurden sie Beherrscher der Finanzen und in späteren Zeiten der Börsen. Fremd aber war Israel unter den Völkern all die Jahrhunderte hindurch noch im Sinne einer innerlichen Gegensätzlichkeit zu der sie umgebenden Bevölkerung, im Sinne einer fast kastenmäßigen Abgeschlossenheit gegen die Wirtsvölker. Sie, die Juden, empfanden sich als etwas Besonderes und wurden von den Wirtsvölkern als solches wiederempfunden. Nationale Konflikte wurden geradezu eine Hauptquelle für jüdischen Erwerb. Diese eigentümliche und interessante Tatsache, dass die Juden immer die reichsten Leute waren, hat sich durch die Jahrhunderte unverändert erhalten und besteht noch heute so wie vor 200 und 300 Jahren, nur dass sie vielleicht heute noch viel ausgeprägter und allgemeiner ist als in früheren Zeiten. In der Geldleihe tritt zum ersten Male ganz deutlich die Möglichkeit hervor, auch ohne eigenen Schweiß durch eine wirtschaftliche Handlung Geld zu verdienen. Ganz deutlich erscheint die Möglichkeit, auch ohne Gewaltakt fremde Leute für sich arbeiten zu lassen. Die jüdische Religion erscheint uns in allen ihren Gründen ganz und gar Verstandeswerk, mechanisch kunstvoll gestaltet, darauf berechnet, alle natürliche Welt zu zerstören und sich zu unterwerfen und an ihre Stelle ihr eigenes Walten zu setzen. Der Zusammenhang religiöser Anschauungen mit dem Erwerbsprinzip drängt sich aber wieder auf, wenn wir die eigentümliche Gestaltung des jüdischen Gottesdienstes betrachten, die sich in wichtigen Abschnitten, wie man weiß, zu einer förmlichen Auktion auswächst. Ich denke an die Versteigerung der Tora-Ämter an den Meistbietenden. Aber solche Richtungen zum Asketentum haben niemals im Judentum Boden gefasst, das vielmehr in allen seinen Elend immer weltbejahend und reichtumsfroh durch seine Religion erhalten worden ist. Die Juden stehen damit im schroffsten Gegensatz zu den Christen, denen die Religion die Freude an dieser Welt nach Kräften zu vergällen versucht hat. Ebenso oft wie in den Schriften des Alten Testaments der Reichtum gepriesen wird, ebenso oft wird er im Neuen Testament verflucht, wird die Armut verherrlicht. Die Juden mussten abgesondert von den Goyim leben, wenn sie ihr Gesetz streng beobachten wollten. Sie selbst haben das Ghetto geschaffen, das ja auch vom nichtjüdischen Standpunkt aus ursprünglich eine Konzession, ein Privilegium, nicht etwa eine Feindseligkeit bedeutete. Zusammengeschlossen und darum abgesondert, ihre fremdenfeindliche Gesinnung, ihre Abschließungstendenz reicht ja weit in das Altertum hinaus. Während der fromme Christ, der Wucher getrieben hatte, sich auf seinem Totenbette in Qualen der Reue wand und rasch vor dem Ende noch sein Hab und Gut von sich zu werfen bereit war, weil es ihm als unrecht erworbenes Gut auf der Seele brannte, überblickte der fromme Jude an seinem Lebensabend schmunzelnd die wohlgefüllten Kästen und Truhen, wo die Zechinen angehäuft lagen, die er in seinem langen Leben dem elenden Christen- oder auch Mohammedanervolk abgezwackt hatte. Ein Anblick, an dem sein frommes Herz sich weiden konnte, denn jeder Zinsgroschen, der da lag, war ja fast wie ein Opfer, das er seinem Gotte dargebracht hatte. Es kann also keinem Zweifel unterliegen, Yahweh will den Freihandel, will die Gewerbefreiheit. Welch ein Antrieb, sie nun im Wirtschaftsleben wirklich zu betätigen. Verkümmert finden wir häufig bei den Juden das instinktmäßige Verstehen, wie denn alle empfindungs- und gefühlhafte Beziehung zur Natur ihm nicht so wesensverwandt ist. Der Jude sieht sehr scharf, aber er schaut nicht viel. Er empfindet vor allem seine Umgebung nicht als Lebendiges. Und darum geht ihm auch der Sinn ab für die Eigenart des Lebendigen, für dessen Ganzheit, für seine Nichtteilbarkeit, für das organisch Gewordene, für das natürlich Gewachsene. Man könnte auch stattdessen sagen, für das Persönliche. Alles Ständische, alles Zünftige ist ihm zuwider. Er ist politisch Individualist. Seinem Sinn entspricht der Verfassungsstaat, in dem alle Beziehungen auf klar umschriebene Rechtsverhältnisse zurückgeführt werden. Er ist der geborene Vertreter einer liberalen Weltanschauung, in deren Umkreis es keine lebendigen, individuell verschiedenen Menschen mit Fleisch und Blut, sondern nur abstrakte Staatsbürger mit Rechten und Pflichten gibt, die eigentlich auch nicht mehr von Volk zu Volk verschieden sind, sondern die eine große Menschheit ausmachen, die selbst nichts anderes als eine Summe aus qualitätslosen Einheiten darstellt.